Der Priester kam langsam hinter dem Paravent hervor. Er zog sein Taschentuch heraus und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Hatte er gesiegt? Oder schwang sich der Teufel nun auf den entseelten Körper und wartete vor dem Mund auf die Seele, sie in seine Qualen zu entführen? Kam er nun, mich zu holen? Ich sah ihn kommen. Er hatte ein Lächeln auf dem Gesicht. Er war überzeugt, dass er gewonnen hatte. In diesem Augenblick rief aus der anderen Ecke des Saals der Westfale: »Vater, warum hast du mich verlassen?« »Nein, ich träumte nicht.« Der Westfale sprach nicht von dem eben Verstorbenen. Er sprach von sich selbst. Er war endlich in den letzten Trance eingetreten. Der Wärter lief auf Zehenspitzen in seine Ecke, kam dann zurück zu dem Toten, nahm ihm den Paravent weg und trug ihn, als wenn es eilig wäre, zu dem Westfalen. Dann ging er, den Doktor zu rufen. Was wir anderen dachten, ob wir entsetzt vor so viel Nähe des Todes aus den Betten springen würden, kümmerte den Wärter wenig. Er reagierte nur, wenn einer sich regte. Vorher waren wir Leichen, und wir empfanden alle so, allerdings gelähmte Leichen, vom Schrecken gelähmte Leichen. Ich war sogar eine sprechende Leiche geworden. Die gelöste Zunge hatte keinen Grund mehr, Lügen zu erfinden. »Es ist Nessel«, dachte ich. Mir war, als habe ich begriffen, dass meine ganze Jugend in dieser Stunde auf mich zukam. Es mag sein, dass es die Folge des Besuchs der zwei Frauen war. Sie hatten mir den Duft der Kindheit in den Krankensaal gebracht. Ich war überzeugt, dass der rothaarige Mann hinter dem Paravent mein Fischer Nessel war. Gerade weil ich es die ganze Woche nicht gemerkt hatte, schien mir nun diese Entdeckung umso glaubwürdiger. Da niemand bis heute weiß, wo Nessel verblieben ist nach jener Hochflut, kann ich selbst heute nicht einfach behaupten, es sei ein Fiebertraum gewesen. Aber wie dem auch sei, was dann geschah, hatte den größten Einfluss auf mein Leben. Ich weiß, dass ich mich zu dem Paravent herumdrehte und auf jedes Wort lauschte. Nessel schien immer weiter vorzudringen in seine Welt. Manchmal schwoll seine Stimme an, und ich fürchtete dann, dass dies das Ende sei, denn es ist gewiss, dass jedes Licht noch einmal hell aufbrennt, ehe es erlischt. Sogar die elektrische Lampe hat diesem Naturgesetz folgen müssen. Aber Nessel starb nicht so einfach. Er berief seine Zeugen, ehe er vor das Gericht trat, von dem der Schwarze Berg den anderen erzählt hatte. Nessel klagte die Mütter an, die ihre Söhne weggeben. Er verfluchte die Väter, dass sie Seite an Seite mit den Söhnen morden. »Als wenn je ein Vater dazu Vater geworden wäre«, sagte er, »seinem Sohn das Morden zu lehren.« Er sprach dann mit dem römischen Soldaten. Er war hörbar auf dem Berg Golgatha angekommen. Er schrie nieder auf Jerusalem, er nannte Pilatus einen Feigling, er forderte den Mond auf, sich ebenfalls zu verfinstern. Er schien mit letzter Kraft sein Bettlaken zu zerreißen. Ich hörte das Geräusch und wusste, es ist der Vorhang des Tempels. Seltsam genug gab es in diesem Augenblick einen Kurzschluss, der das Licht des ganzen Hauses löschte. Die Wärter fürchteten die Dunkelheit mehr, als Worte beschreiben können. Sie waren alle Reklamierte, wollten ihren Druckposten behalten. Aber schlimmer als Krieg war für sie der Augenblick, wenn alles in Nacht lag und sie allein mit so viel Dämonen waren. Sie hatten sich, wie ich später erfuhr, auf den kuriosesten Schleichwegen Kerzen verschafft für solche Fälle, die sie hurtig anzündeten, in den Garten trugen und auf unseren Fenstern aufstellten, zwischen das Glas und die Gitter. Ein märchenhaftes Licht flutete bald in die Stube des Sterbens. Es nahm keineswegs den Schrecken hinweg, den die biblische Fantasie des Westfalen in mir geweckt hatte. Ich lag nun in einer Totengrube. Man beerdigte uns alle. Man würde schwere Steine über unser Grab rollen, und niemand würde kommen, sie wegzurollen. Ich dachte gar nicht an die Osterlegende. Ich dachte nur, dass wir alle in einem Grab lagen. Es muss die Erinnerung an die Front gewesen sein, an jene Nacht, da ich den Mann vor mir graben sah und mich nur retten konnte vom lebendig verscharrt werden, indem ich heimtückisch auf ihn zukroch und ihn in panische Flucht jagte. Ich ließ mich langsam aus dem Bett gleiten und begann unter den Betten, die sehr hohe Beine hatten, auf den Wandschirm zuzukriechen. Ich kam unbehelligt an. Die Wärter waren noch im Garten. Der Wind blies ihnen immer wieder die Kerzen aus. Sie standen an den Fenstern und zündeten sie immer wieder an. Ich sah sie unter den Bäumen in der Nacht stehen. Ihre Augen waren weit aufgerissen. Sie fingerten mit den Streichhölzern herum wie Betrunkene. Und waren sie nicht auch betrunken von Angst? Ich erhob mich und ging um den Wandschirm herum. Ich weiß heute noch nicht, was mich veranlasste, so nah an den Tod heranzugehen. Vielleicht ahnte ich, dass etwas dort für mich vorbereitet war, etwas Großes, das mich wecken würde. Der Westfale saß noch in seinen Kissen, sein Kopf war zur linken Schulter geneigt. Ich erschauerte. Er sah genau aus wie der Gekreuzigte des Klosterbildes von Trier. Da war er wieder. Er, den ich herausgefordert hatte, dem Morden von Verdun Einhalt zu gebieten, als ich noch Gymnasiast war. Wie lang war es her? Wie alt macht die Front? Aber etwas war verändert, als ich näher zusah. Der Westfale hatte ein Lächeln um den Mund. Man sagt mir, dass solches Lächeln ein Zufall ist, ein Verzerren der erkaltenden Lippen. Aber ich habe dieses Lächeln des Westfalen gesehen und keiner kann mich die Anatomie der Seele lehren seitdem. Es war das Lächeln des Siegers, das Lächeln Don Quixotes, als er die Mohrenköpfe des Marionettentheaters abgeschlagen hatte. Es heilte mich in einer einzigen Minute. Ich wusste seitdem, dass Gewalt und Terror meine Träume verdunkeln können, dass Gewalt und Terror aber machtlos sind in meinem Leben. Ich wusste ebenfalls, dass ich den Kampf gegen sie predigen würde, solange ich lebte. Dieser Tote sandte mich auf den Weg der Utopie, den steinigen, der durch Wüsten führt und der sich zu oft darin verliert. Plötzlich wollte ich leben. Ich ging aufrecht zurück zu meinem Bett. Es war eine Überschätzung meiner Kraft. Ich brach auch kurz davor zusammen und schlug mit dem Kopf auf den Messingrand des Nachbarbettes. Bevor ich das Bewusstsein verlor, hatte ich das Gefühl, dass ich an Land springen sollte. Ich klammerte mich an das Bett und sah unsere Insel wegtreiben. Ich aber war nicht mehr darauf. Noch vor Ende des Krieges wurde ich nach Hause entlassen und nach einigen verträumten Wochen auf einem Gut nahe einem Kloster packte ich ein kleines Bündel Wäsche und zog nach Heidelberg. In eine neue Traumwelt, die von der ausbrechenden Revolution zerblasen wurde an einem klaren Novembertag. Ist das schon 30 Jahre her? Wo sind all meine Irren? Man hat sie vergast und verbrannt. Ich hoffe, Sie haben nichts gemerkt, als die Stunde kam. Ich fuhr Kahn auf dem Neckar, als die Revolution ausbrach. Sonja, die junge Dänin, lag vor mir auf den Planken, ihre Bluse stand offen. Sie küsste die Wasserrose, die wir gepflückt hatten. »Ich habe einmal ein Gedicht auf Wasserrosen gemacht«, sagte ich. »Sieh nach, ob nicht Blut an den Blütenblättern hängt.« »Was für einen Unsinn redest du«, sagte sie, ohne sich zu rühren. Ich sah ihre weiße Brust und sehnte mich nach ihr. »Ich rieche den Honig«, sagte sie. Ich habe gerade den Staub mit der Nase auf den Stempel hinübergeschoben. Jetzt werden sie Kinder haben. Wir näherten uns der alten Steinbrücke. Ein Packwagen fuhr über sie. Aus seinem hinteren Teil flatterten weiße Blätter. Einige wehten herunter auf den Fluss. Wir brauchen also nur unsere Nasen zu reiben. Dann haben wir auch welche, sagte ich. Sie sog an den Blumen. Ich möchte keine Kinder von einem traurigen Mann. Das ist wie sauren Wein in gute Schläuche füllen. Du musst zuerst gesund werden. Unterbrich mich nicht. Gesund im Herzen, gesund im Hirn. Wer traurig ist, ist nicht gesund. Der Kahn trieb rascher auf die Pfeiler zu. Die Strömung wurde stärker. Ich werde erst wieder gesund werden, wenn ich am Leben teilnehmen kann, wenn ich wieder ein Vaterland habe, sagte ich müde und sah zum Schloss hinauf. In diesem Augenblick erschien oben die rote Fahne. Ich sah nur den einen Mann, der sich mühte, die Fahne in ein Fenster des breit daliegenden Schlosses zu stecken. Es gab keine Kanonenschüsse, die das neue Symbol begleiteten, auch keine Menge, die ihm zujubelte. Es war, als ob ein einsamer Bühnenarbeiter eine Dekoration an einem gemalten Schloss anbrächte. Sonja hatte ihre rechte Hand im Wasser und ließ die Wellen durch die Finger gleiten. Einer der Zettel blieb in der Schleuse hängen. Sie hob ihn hoch und las mit ausgestrecktem Finger »Revolution«. »Schau, es gibt Revolution. Mich wundert, wer sie gemacht hat.« Ich sah wieder zum Schloss hinauf. Es war immer noch eine Bühnenkulisse. Ein Mann, eine Fahne und hier ein Zettel mit großen Buchstaben. Ich hatte nicht wie später das Gefühl, dass die Gleichgültigkeit der Masse ein Verbrechen sei. »Über Bord mit der Revolution«, sagte Sonja heiter. »Wir brauchen keine Revolution.« Sie ließ den Zettel ins Wasser fallen. »Darf ich dich jetzt küssen?«, fragte ich und ließ die Ruder hängen. »Du wirst das Boot gegen den Brückenpfeiler werfen«, rief sie. »Heute Nacht«, fügte sie leiser hinzu und versteckte ihre Lippen in den Kelchen der Wasserrosen. Aber vorher ging ich Onken zu hören. Er las ein Kolleg über Bismarck. Wir pflegten, mit gespitztem Bleistift vor ihm zu sitzen und zu warten, bis er zusammenfasste, um seine Folgerungen niederzuschreiben. Aber niemand schrieb heute. Der Saal war überfüllt. Man erwartete eine Explosion des nationalliberalen Gelehrten. Er warf die Bombe bald, und als sie mit Krach unter uns gefallen war, endete auch schon die Vorlesung. Er erwähnte den stolzen Spruch Bismarcks gegen das Kaisergeschlecht. »Wir Bismarcks waren vor den Hohenzollern in der Mark.« Oh, er brauchte einen der Großen der deutschen Geschichte, um sich gegen seinen Kaiser zu wenden. Seine spitze Nase zitterte, als er sie von seinem Papier hob. Er zog sich mit einer schnellen Bewegung an dem eng zulaufenden rötlichen Kinnbart. Dann sagte er in dem atemlos aufhorchenden Saal, »Die Bismarck werden auch länger in der Mark zu Hause sein, wenn es denn wahr ist, dass Seine Majestät heute Morgen kampflos die holländische Grenze überschritten hat. So geht unsere ganze Sympathie zu jenem halben Dutzend Offizieren, die sich in Berlin im kaiserlichen Schloss verschanzt haben und entschlossen sind, bis zum letzten Widerstand zu leisten und lieber zu fallen, als ihren Posten aufzugeben.« Ein Orkan von Beifall brauste hinter der Erde her. Ich war erschüttert über so schnellen Verrat der Kaisertreuen. 27 Jahre später hat man die gleiche Schnelligkeit der Gesinnungsänderung bei Tausenden von Nazis erlebt. Dann aber, während Onken umringt wurde von gröhlenden Studenten, Hagen, nichts als Hagen, die ihren Herrn hassten, fiel mir ein, dass er recht habe mit jenen Offizieren. Es kam gar nicht darauf an, dass sie lächerlich waren von irgendeinem militärischen Standpunkt aus. Sie standen ja nicht an irgendeiner Sappe der Westfront und versuchten, ein Stück feindlicher Erde zu halten. Sie waren ins Schloss gezogen, ins wahre Herz des Systems, das sie verteidigt hatten, in dem dunkelsten Teil ihres Märchenwaldes. Es wurde davon geredet, dass sie in den Kellern herumirrten. Noch besser, das vollendete die Vorstellung, dass sie Recht empfanden. Recht und Irr. Wir sollten uns alle in Keller zurückziehen und suchen nach dem Hausgespenst, das uns in so viel Unsinn und Elend getrieben. Im hellen Licht war nichts zu finden. Das würden alle die bald entdecken, die auf den Straßen herumgingen und von Revolution redeten. Das Wesentliche war nur zu entdecken, wenn man erst einmal wieder lernte, nach innen zu schauen, ins eigene Dunkel. Und dazu musste es außen dunkel werden. »Wir sollten alle uns ins Schloss zurückziehen«, sagte ich laut, während die Scharen sich aus dem Saal entfernten mit dem Professor. Dann klopfte mich einer auf die Schulter. Ich sah einen eleganten Mann, der 25 sein musste, in den Bänken stehen. »Ich bin ganz mit Ihnen einverstanden«, sagte er. »Wollen Sie morgen in einer Versammlung reden?« Ich nickte nur. Er gab mir eine Karte. »Studentenbund« war darauf geschrieben. Ich sprach ohne jede Vorbereitung. Ich redete davon, dass wir wieder in die Schützengräben müssten. Aber diesmal unsere eigenen. Es könnte auch das Schloss sein. Aber es müsste der Keller sein. Die Zeit der Balkone sei vorüber. Ich redete, ohne mich um ihren Beifall zu kümmern. Viel später erst erfuhr ich, dass der Bund ein nationaler Bund war und dass alles, was ich über den Keller gesagt hatte, als eine Aufforderung zur illegalen Arbeit gegen die Republik gedeutet worden war. Ich fand gegen Ende, dass das Licht, das vor mir hing, unerträglich grell war, brach ab und ging ohne ein Wort der Entschuldigung hinaus. Ich traf Sonja unter dem Heiligen der Brücke. Sie saß auf dem Geländer und hatte den Kopf gegen die Nische gelehnt, in der Nikodemos schlief, aufrecht stehend schlief. Ihr Busen wölbte sich grazil vor dem Faltenrock. Ich weiß nicht, ob mich der Kontrast anzog. Heiliges und Irdisches haben immer Funken in mir geschlagen, wenn sie sich stolz vor mir begegneten. Ich vergaß den Abend. Etwas vom Rausch, den jede öffentliche Rede gibt, war noch in mir gewesen, als ich die Straßen zum Fluss hinunterschritt. Nun wollte ich nur noch die Frau vor mir. »Du warst jämmerlich«, sagte sie mit ruhiger Stimme, ohne mich zu begrüßen, ohne sich zu rühren. Ich beugte mich über das Geländer und sah hinab in den Fluss, um meine Überraschung zu verbergen. Es kam immer, wenn ich gerade glaubte, im richtigen Strom zu treiben, ein Damm, hoch wie der Himmel. Ich hatte einen anderen Weg zu suchen oder zu versumpfen. Ein Damm, himmelhoch. Du hast nicht einmal gemerkt, dass sie dich nur ausnutzten. Sie sind das billige Pack der Reaktion, das dieses Land ins Unglück stürzte. Nun, da man nach den Schuldigen sucht, schiebt man dich vor den unschuldigen Idioten, den unbekannten Mann von der Front. Wer hat dir gesagt, dass du das eiserne Kreuz anlegen sollst? Ich hatte tatsächlich auf die Bitte des Vorsitzenden das Bändchen der Kriegsdekoration durchs Knopfloch gezogen. Du bist krank, mehr als du ahnst. Es ist ein Fieber. Ich bilde mir ein, dass du eines Morgens in meinen Armen aufwachen könntest und in Ordnung wärst. Weißt du, dass du herausgingst aus dem Saal wie ein Schlafwandler? Dieser Schmiss von einem Vorsitzenden hat sogar daraus noch einen Vorteil für sich gemacht. Er hat behauptet, dass du vor Kummer nicht mehr weitersprechen könntest, dass du gewiss gerade an einen Kameraden dächtest, der nun für diese rote Bande... Das war alles, was er über das empörte Volk zu sagen wusste, der nun für das Gesindel der Straße gestorben war. Ich sah immer noch in die Wellen unten. »Warum wache ich nicht einmal in deinen Armen auf?«, sagte ich wie zu mir selbst. Der Abendwind trieb ihren Geruch zu mir hinüber. Vom Berg herab rief ein Käuzchen. Ich fand, dass sie recht hatte. Ich sollte im Zeitlosen bleiben. Dort war alles samt, wie das Gefieder des Vogels dort über mir, wie ihr Busen unter der blauen Wolljacke. Da sagte sie, »Ich will dir eine letzte Chance geben. Wir sind heute Nacht mit einem Pazifisten zusammen. Er kam von München und wird nach Paris weiterfahren. Hör ihn dir an. Ich sprach ihm von dir. Wir treffen uns auf der kleinen Terrasse neben dem dicken Turm, dort, wo der Abgrund ist. Niemand wird uns belauschen können. Er war interessiert an dir. Ich weiß nicht, ob du es verdienst. Ich jedenfalls war entsetzt, dein Gesicht zu sehen, mit so viel leisem Schein der Begeisterung. Für so viel Unsinn. Dies ist der Augenblick, sie zu nehmen, dachte ich. Die Brücke ist einsam, es geht nie ein Wagen darüber. Sie ist zu gewölbt, nur des Kaisers Reiter ritten hinüber, als das Schloss noch einem seiner Lehnsherren gehörte. Das Touristenschloss. Auf was warte ich? Bis der Fluss da unten zu mir heraufsteigt und sie mir in die Arme spült? Ich hörte, wie sie absprang vom Sockel des Heiligen und mit schnellen Schritten wegging. Ich sah in die Wellen hinab und rührte mich nicht. Es kam vom Krieg her. Plötzlich war ich nicht mehr da. Aber ich kam um Mitternacht zu der kleinen Terrasse neben dem dicken Turm. Man erreichte sie durch einen schmalen Weg am Hang entlang. Sie war wie eine kleine bittende Hand, ausgestreckt über den Abgrund. Es führte keine Treppe von ihr hinab. Unter ihrer Rampe gab es nur den Abgrund. Es war mir, als wenn ich in eine Falle ginge. Sonja war schon dort mit einem Mann. Ich sah im Dämmer des Mondlichts, der durch die Buchen fiel, nur sein großes, bleiches Gesicht. Er hatte Augen wie die einer Eule, warm und forschend, dann wieder verträumt, als hätte es keinen Sinn, länger hinzuschauen. Sein Haar war gekräuselt, seine Lippen voll und weich. Seine Gesten hatten etwas von einem müden Schauspieler. Es kam mir vor, als wenn ich nichts gelitten hätte, als ich ihn ansah. Es gibt keinen Vergleich im Leiden, jedenfalls hilft es, nichts abzuwiegen. Da ist keine Waage für ein absolutes Gewicht. Aber es gibt Menschen, die einen das eigene Leid vergessen machen, weil ihr Blick und etwas Unbestimmbares in ihrer Haltung einen so an das Leid der Welt erinnert, dass man sich seiner eigenen Klagen schämt. Dies waren die Augen des Mannes. Ich verneigte mich vor ihm, winkte Sonja ab, die mich vorstellen wollte, und setzte mich tiefer zum Abgrund hin unter einen hängenden Fliederbusch. Ich wollte nicht da sein, ich wollte nur zuhören. Ich war nicht wichtig hier. Das alles war die Wirkung dieses ersten Blicks auf den Mann. »Ich will die Verbitterten sammeln.« Seine Stimme war viel männlicher, als ich gedacht hatte. »Die Verbitterten sind die wahren Opfer des Krieges. Und sie geraten immer in die falschen Hände. Sie geraten, wenn ich die Wahrheit sagen soll, gerade in die Hände derjenigen, die an ihrer Bitterkeit schuld sind. Man sollte dabei keinen Unterschied der Klassen machen. Es gibt so viel Mechanisches in der Theorie, die von Klassen spricht. Ich will Menschen helfen, und Menschen gibt es nicht weniger unter den Reichen als unter den Armen.« Er wandte sich nun so direkt zu mir, dass ich erschrak. »Sie bestreiten das. Sie werden sagen, dass die Reichen durch Geld verdorben sind. Ganz recht. Wie die Armen durch Not. Es hebt sich auf. Und was wir tun müssen, ist, die zusammenzubringen, die noch nicht zu verdorben sind, wo der Kern noch nicht faul ist. Deshalb bin ich hierher gekommen. Ich will, dass die Studenten, die hier herumgehen, als seien sie alle in diesen Traumschlössern geboren, nach Mannheim gehen und sich mit den Arbeitern über den verlorenen Krieg unterhalten. Unbedingt, wir müssen von diesem Krieg reden.« Er wurde nun sehr erregt. »Dies sind die Augenblicke, wo neue Kriege geboren werden. Wenn ich an einen Teufel glaubte, ich würde sagen, jetzt ist er am Werk. Die Aktivsten lässt er in Bitterkeit sich zurückziehen. Er gibt ihnen recht, er flüstert in ihre Ohren. Die ganze Sache ist nichts mehr wert. Die anderen stößt er mit der Nase auf die Fehler der neuen Behörden. Und sie, die an den Kaiser und seine Generäle glaubten, sind froh, dass niemand mehr an die Verbrechen ihrer Lieblinge denkt. Bitterkeit und Pharisäertum. Die Füchse freuen sich, dass die Kaninchen keine Reißzähne haben. Und dann kommt der Feind und zeigt seine Bajonette. Demütigt die Falschen, unterscheidet nicht. Und die Gedemütigten fressen alles in sich hinein. Sie lieben das Gift. Sie gehen nicht in sich. Sie füllen sich mit dem alten Stoff. Sie hassen, wo sie einsehen sollten. Statt zu fragen, wie es kam, sagen sie, seht, was daraus wird nun. Ich will nicht, dass wir uns die Brust zerfleischen in Reue. Wir sind keine armen Wichte für die Bänke der Heilsarmee. Wir haben aber auch kein Recht, uns als Unschuldige zu gebärden. Die Haltung muss in der Mitte liegen. Eine würdige Untersuchung, wie es kam, um Gleiches zu vermeiden. Ich hasse, wie Sie, das Schuldgeschwätz der internationalen Pfaffen. Ich hasse Pfaffen in jeder Verkleidung. Sie brauchen Sünder als Kunden. Aber wir brauchen, wie soll ich es Ihnen erklären? Ich musste ihn unterbrechen. Ich hatte in den Büschen über der Plattform Geräusche gehört. Und es hatte mir geschienen, als wenn Gesichter von dort auf den sprechenden Mann niedersahen. Mich konnte niemand sehen, da ich unter dem blühenden Busch saß. Ich sprang auf und sah den schmalen Weg hinauf. Alles war ruhig.